Yeah, we play a game. Akro, Leben oder Tod. Du hast die Wahl, jetzt. Komm, Tanja, we play a game, the love is pain and pain is a game. Akro, my name, Schicksal. Genieß an eurem Tisch mit meinem Kopf das Abendmahl. Tanja, Kinder, Leben oder Tod, ihr habt die Wahl, euer Vater die Qual. Zeit läuft, 60 Sekunden Zeit. Schicksal macht sich breit, bis euer Vater im Blut ersäuft und das Blut sich häuft. Ja, Tanja, Kinder, das wollt ihr doch. Die Welt lockt mit zu sehen, wie ich hingerichtet werde und qualvoll sterbe. Der Teufel rammt mir dreimal in mein einst geliebtes Herz, ein dreifache Achtelklar Scherbe rein. Aus meinem Mund am Rauslaufen das Blut wie aus einer Flasche der Rotwein. Dein Vater, sein Leben ist in diesem Moment, wie als säße ich auf einem Nebenmoment schürzenden Hügel. Bitte, Prinzess, bevor mein Blut aufhört, durch mein Leben zu laufen, komm und rette mich mit deinen Engelsflügel. Todesstrafe für Kinderschänder, Helders, ihr seid so feige Camper. An alle Helders, eure Aussagen sind bei Facebook so ehrenlos wie ein leergefickter Pornokalender. Ja, Tanja, Kinder, wenn mein Herz aufhört zu schlagen, meint nicht nach mir, Leben geboren, wie gestohlen, so du mir, so ich dir. Es geht's, ich kann so langsam die Hölle sehen, werde zu meinem Tod stehen. 3 Sekunden bis zu meinem Tod, die 3 Sekunden gaben mir meine 3 Kids, Schicksal, mein Tod. Und der Teufel sagt, es dauert nicht lange, bis ich dich aufschlitze, sehen uns in Auschwitz. Mein Tod ist angekommen, Leben gewonnen, wie zerronnen. Hoffentlich bleibe ich Kids in eurem Herzen, unendlich starke Schmerzen.